Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 352. Android ist nicht zu stoppen. Ja. Soll ich das als Titel nehmen? Ich weiß nicht. Vielleicht auch Android verdrängt Windows. Oder, naja, ich lasse mir noch was einfallen. Ne? Aber in der Tat, ne? Thema heute. Android hat Windows Desktop-Version überholt. Ja. Kann man zwar jetzt nicht unbedingt vergleichen, denkt man, aber das hat einen etwas weiterer Sinn. Ja. News gibt's natürlich auch wieder. Ja, also von der Menge her interessanten, ja, noch überschaubar. Community war sehr aktiv, da komme ich dann noch dazu. Und App der Woche diesmal bestimmt unerwartet, ja, dass sowas App der Woche wird. Ja, also Android hat Windows überholt. Und zwar Desktop-Windows. Das ist bemerkenswert. Nicht jetzt unbedingt rein wegen den Zahlen. Das ist schon beeindruckend genug. Ja. Aber man kann es ja nicht vergleichen. Ne? Das eine sind kleine mobile Smartphones eben und das andere sind eben Desktop-Geräte. Ja, kann man es aber wirklich nicht vergleichen. Die Problematik ist natürlich, es ist auch ein Zeichen dafür, ja, dass die Smartphones und Tablets immer einen größeren Stellenwert haben und die Computersysteme eben nicht unbedingt mehr diesen Stellenwert haben, die jetzt zum Beispiel eben Android hat. Ja. Um jetzt mal kurz erst noch bei den Zahlen zu bleiben, also angefangen dieser Counter, der fängt an bei so im März 2012 etwa und da ist Windows mit etwa, also Desktop Windows mit etwas über 80% Marktanteil unangefochtener Marktführer. Android war damals ja, ganz am Anfang, sage ich mal, also vom Marktanteil her sogar noch unter OS 10 sogar und auch unter iOS. Ja. So ungefähr 2013, Anfang 2013 gab es dann die große Konsolidierung, ja, wenn man das so sagen möchte. Und dann war auf einmal Android das zusammen mit iOS schon an OS 10 deutlich vorbeigezogen. Und dann ging's los. Noch im Jahr 2013 ist Android dann an iOS auch vorbeigezogen. OS 10 hat keine Rolle mehr gespielt. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Aber was hat denn Windows in der Zeit gemacht? Richtig, der Marktanteil ist schon mal auf etwa 70% gefallen. Was immer noch beachtlich ist. Ja. Dann ging es weiter und 2015, so Mitte 2015 etwa, gab es dann ein heftiger Schlag gegen OS 10, ja, wo das richtig eingeknickt ist. Aber wenn man da mal genau guckt auf diese Kurve, dann hat es im selben Zeitraum auch einen Einschlag gegeben auf Windows. Ja. Und sogar das iOS hat nach noch einem kurzen Hopser ging es sogar wieder runter etwas. Ja. In der Zeit gibt es aber eine deutliche Kurve nach oben, ein richtiger Ausreißer, ja, bei Android. Und somit kann man ganz genau sehen, dass sehr wohl Android hier den Fluss der Betriebssysteme also deutlich beeinflusst hat. Ja, das bedeutet, durch den starken Zuwachs, einen sehr starken Zuwachs in diesem Zeitraum, wurden natürlich da die anderen Betriebssysteme prozentual etwas nach unten verlagert. Ja. Jetzt liegt Android knapp vorne. Der Trend ist allerdings klar. Windows hat seit März bis heute einen ganz klaren Trend nach unten. Windows liegt momentan bei 37,91%. Wie gesagt, März 2012 angefangen bei 80%, über 80%. Ja. Ein dramatischer Verlust also. Und Android ist jetzt knapp drüber mit 37,93%. Und diese Zahl ist wohlgemerkt nicht im Vergleich zu anderen mobilen Betriebssystemen, sondern alle Systeme sozusagen, naja, sagen wir nicht alle Systeme, aber Android, Windows, iOS und OS X zusammen. Ja, die Zahlen kommen von StatCounter und es sind die weltweiten Marktanteile. Und das ist beachtlich. Das ist beachtlich. Und das zeigt eben, wie da die Verhältnisse sind. iOS konnte sogar auch minimals nach diesem kleinen Rückschritt, ja, so Mitte 2015, ja, so gab es so einen Schritt nach unten, ja, aber dann ist zumindest ganz leicht angestiegen, ne, während natürlich die Kurve bei Android dann richtig hoch ging. Es zeigt ganz klar, ja, die mobilen Systeme hauen alles weg. Und es ist auch klar, ich weiß, am Anfang hatte ich das, also 2012 habe ich noch drüber gelacht, ja, das gebe ich auch ganz offen zu, da habe ich noch gedacht, ja, natürlich, wie kann man den Computer verdrängen, das ist doch absoluter Quatsch, ja, man muss schreiben, man muss blocken, man muss das und das machen, ja, das kann nicht sein. Ja, das Problem ist aber, dass ich halt nicht daran gedacht habe, dass die meisten Leute eben nur konsumieren, die machen nichts, ja. Chatten und so, da ist natürlich, klar, ist das Mobil noch sogar noch wesentlich besser. Da muss man nicht am Computer sitzen. Ja, es wäre also unvorstellbar. Instant Messaging heutzutage ist für mich am Smartphone. Am Computer Instant Messaging? Nö. Das war vor vielen Jahren IRC vielleicht mal interessant. Das war's. Ja. Und die Masse der Menschen hat halt ganz klar gesehen, dass sie jetzt mit dem Smartphone, mit dem Tablet genau das tun können, was sie wollen. Also bleiben eigentlich für den Computerbereich nur noch die in Anführungszeichen Kreativen, aber selbst die verlagern sich ja immer mehr aufs mobile Gerät, ja, bestenfalls noch ein Laptop, ja, aber auch die Tablets sind ein festes Mittel geworden bei Bloggern, bei Kreativen. Das ist damit dabei und auch das Smartphone hat da längst schon einen gewissen Anteil dran. Ja. Also, sag ich mal, ein kurzer Artikel über das Smartphone schnell gepostet ist besser als ein langer, ausführlicher Artikel daheim getippt, wenn man eben nicht daheim ist, wenn gerade was passiert, ja, dann kann man das auch nicht vom Computer aus machen. Wie gesagt, da packt man bestenfalls noch einen Laptop aus, aber da muss auch mal das Smartphone oder Tablet herhalten für eine Nachricht, für einen Artikel oder was ja auch mittlerweile zum Standard gehört, das darf man auch nicht vergessen, die Social Feeds, ja, und auch die kurzen Nachrichten, sind es nur Bilder manchmal, einfach nur Bilder, die aber gepostet werden von mobilen Geräten, das ist aber auch schon heutzutage für eine moderne, fortschrittliche Redaktion eigentlich das tägliche Brot, dass da auch vom Mobilgerät aus gepostet wird, ja. Ich brauche nicht zu sagen, dass selbst Politik vom Mobilgerät aus mittlerweile möglich ist. Ja, ich kann nur in die USA zu blicken. Ja, da ist Twitter das wichtigste politische Instrument anscheinend. Ja, aber gut, ne? So ist es nun mal. Diese Zahlen, die werden uns noch verfolgen, die werden noch weitergehen. Insgesamt gesehen, ja. Ich meine, im mobilen Bereich ist Android eigentlich fast schon am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich meine, was können wir noch erwarten? Ne? Über 80% Marktanteil ist einfach heftig im mobilen Bereich. Aber die Zahlen bei den Systemen insgesamt, die können sehr wohl noch nach oben gehen. Da ist noch Luft nach oben. Frage ist, wie reagiert Microsoft jetzt darauf? Ihr mobiles System, kann man ganz klar sagen, ist gescheitert. Ja. Und da bleiben jetzt die Desktops, die Laptops und so weiter, da wäre ein Angriffspunkt. Nur das ist ein Geschäft, das müssen sie mittlerweile auch mit Apple sich das teilen. Auch wenn hier die Unterschiede, man sieht es ganz deutlich, also OS 10, ja, liegt jetzt so bei etwa 5% rum, ja, um den Dreh rum. Und Microsoft mit 37,9, da ist das schon noch einiges da dahinter. Ja. Aber trotzdem ist die Annäherung da. Die Annäherung ist da von ehemals 80%, ja, auf jetzt 37%. Und 80% damals, zu dem Zeitpunkt, hat OS 10 auch etwas so 6, etwas über 6% inne gehabt. Ja. Und das heißt, OS 10 ist zwar auch gefallen, aber Microsoft Windows fällt deutlich stärker. Also das heißt, die mobilen oder die Betriebssysteme allgemein sind etwas näher zusammengerückt, was ich ja eigentlich gar nicht so schlecht finde. Jetzt müsste nur noch daraus die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden, denn die vermisse ich noch etwas. Ja. Die vermisse ich noch etwas. Es gibt zwar leichte Intentionen von verschiedenen Firmen, ihre Infrastruktur auch umzustellen auf die neu angepasste Betriebssystemlage, zum Beispiel ihre Systeme auch kompatibel zu machen mit Android und so weiter. Ne? Sicherlich ist ein großer Hinderungspunkt, der mir schon immer ein Dorn im Auge war, ja, Outlook. Ja? Sowas von veraltet, unnötig und vorsintflutlich, aber ja, lassen wir das, ja. Und da müssen die Firmen halt noch reagieren. Das kann natürlich nicht gut gehen, ja, wenn das die Systeme sich weiter so entwickeln und die Firmen bleiben an ihren alten, belanglosen Sachen kleben, ja. Deswegen, wir müssen mal abwarten. Da ist, wie gesagt, noch viel Luft nach oben. Das würde zum Beispiel auch noch einen weiteren Sprung nach oben geben, wenn da mehr Firmen umsatteln würden, ja, auf beispielsweise auf die Google-Dienste, die ja perfekt in Android integriert sind, ja, vielleicht auch andere Dienste, die eben mit dem Smartphone direkt besser genutzt werden können, auch mit den Tablets, ja. Das eine schließt ja das andere nicht aus, davon kann ich hier ein Lied singen, also die Google-Dienste, die funktionieren bei mir wunderbar auf dem Laptop, die funktionieren aber auch unterwegs auf dem Smartphone. Ich habe immer die gleichen Dienste sozusagen, es arbeitet alles Hand in Hand, aber selbst das ist mir noch nicht breit genug aufgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber viel, viel, viel breiter, als wenn ich jetzt daheim zum Beispiel alles unter Microsoft Office machen würde, ja. Wenn ich da jetzt sehen würde, okay, da habe ich jetzt dort ein Smartphone, dort habe ich Office, dann habe ich hier Linux-Computer, also das wäre eine absolute Katastrophe. So nutze ich die Google-Dienste, kann sie überall nutzen, egal ob Windows, Linux und auch egal ob Smartphone, Tablet oder Desktop. Und perfekt ist es nicht, ja, das sage ich klar, weil es müsste eben noch eine weitere Integrierung geben, eine umfassendere Integrierung, aber ich glaube, da gibt es auch rechtliche Probleme. Aber es ist schon mal ein gutes Arbeiten und für mich ist es eigentlich nicht mehr vorstellbar, dass ich eine Datei, eine Textdatei oder was, an der ich gerade schreibe, dass ich die von unterwegs nicht auch weiterschreiben kann. das ist schon vor vielen, vielen Jahren habe ich das geändert. Als Google noch nicht so groß da drin war, habe ich das noch mit Zoho gemacht. Oder Zoho nennt sich das Ganze. Ja. Da waren die damals wesentlich besser bei dem Editieren von Dokumenten in der Cloud und so weiter. Nur damals war halt damals dieser Druck von den mobilen Geräten noch nicht so hoch. Ja, aber dennoch hatte ich das schon gemacht, weil wenn ich dann irgendwo anders da bin und dann muss ich auch mal an meinem Dokument weiterarbeiten können. Ja. Und so weiter und so weiter. Also im Prinzip die Cloud kam bei mir eigentlich, naja, sagen wir mal, spät. Ich habe das oft schon mit eigenen Serverdiensten zum Beispiel gemacht, ja, als das Wort Cloud eben noch nicht so verbreitet war. Und dann hat mich das natürlich auch gewundert, als dann die Cloud-Dienste aufgetaucht sind, ja, und die Leute dann so skeptisch waren. Da war das für mich schon ein tagtägliches Ding. Ja. Kann man gar nicht mehr anders vorstellen. Ja. Und ich finde, auch die Cloud muss weiterentwickelt werden. Vor allem das Wort, die Cloud muss weg. Ja. Also da muss Richard Stallman auch recht geben. Der sagte, es gibt keine Cloud, es gibt nur jemand anderen seinen Computer benutzen. Ja, ja, da hat er recht. Aber dieses ganze Konstrukt, die Cloud, ist bei mir nicht mehr ein abgetrenntes System, die Cloud, sondern das ist Computer im 21. Jahrhundert. So sieht's aus. Ja. Da müssen wir auch gucken, die Rechenleistung beispielsweise von den Großrechenanlagen ist effektiver zu nutzen, ja, wenn wir weniger Hightech-Terminals haben, ja, und das auf einem quasi Hightech-Computer ist. Oh, es ist total ausschweifend, wie da ich weiß, ja, aber ich sag's einfach mal so, stellt euch mal vor, ihr müsstet euren Strom, ja, per Kohle selbst erzeugen, oder von mir aus auch per Gas selbst erzeugen, statt dass ein einfaches zentrales Kraftwerk gibt. Ja. Für diese Form wäre das vollkommen sinnlos. Ja. Solarkraft ist natürlich wieder was anderes, weil diese Energie ist ja auch überall verfügbar sozusagen, außer es ist gerade nachts, aber jetzt nur mal so. Ne? Von daher ist das nicht zu vergleichen, aber ansonsten ist es schon so, wenn ihr das umsetzt, ja, also wir würden, die Atmosphäre wäre hin, die Erde wäre verloren, wenn jeder sein eigenes Mini-Kraftwerk daheim betreiben würde. Das wäre eine Katastrophe, weil es einfach nicht effektiv genug ist, trotz allem, was verloren geht, ja, an Übertragung und so weiter, wäre das nicht effektiv genug, ja, weil man so Kraftwerke, die kann man nicht einfach einschalten und abschalten, wenn man sie nicht braucht. Ja. Das heißt, die müssten immer laufen. Und genau deswegen ist zum Beispiel so eine zentrale Versorgung gut. Ja. Das ist effektiver dann, wenn viele Menschen mit etwas versorgt werden müssen. Ja. So ist es eben auch bei der Rechenkapazität. Wenn man jetzt einen riesigen Serverpark hat, ja, mit nennenswerter Rechenleistung, ja, ist es sinnvoller, wenn die Leute diese Rechenleistung benutzen, ja, energiesparender, ja, und ressourcenschonender, als wenn jetzt jeder daheim seine Ultra-Power-Maschine hat, ja, um diese Berechnungen selbst durchzuführen. Ja. Tja, so ist das. Deswegen ist das natürlich eine gute Sache und das wird auch diesem Android noch einen Schub geben können, ja, wenn diese Art des Benutzen von Computer, ja, weiter sich dahingehend verändert, dass eben keine einzelnen Mega-Power-Geräte mehr bei jedem in der Ecke stehen, die dann 200 Watt und noch mehr verbrauchen, nur weil jemand kurz was im Tabellenkalkulationsblatt ausrechnen muss. Ja. Da habe ich auch vor Jahren umgestellt, als mir das bewusst wurde. Und das macht sich dermaßen deutlich in der Stromrechnung bemerkbar, das werdet ihr nicht glauben. Ich habe jetzt hier, wo ich jetzt auch gerade aufnehme, einen Laptop, der verbraucht nur wenig Strom. Ja. Meinen großen Gamer-PC, den benutze ich schon gar nicht mehr. Ja. Aber als der noch in Benutzung war, ich habe das Teil angeschaltet. Ja, und da, natürlich klar, Monitor gehört auch mit dazu, dann habe ich etwa 180 Watt im Leerlauf gehabt, ja, für dann, was weiß ich, hier kurz einen Artikel zu schreiben, ja, Text eintippen, null Power erforderlich, ja. Aber 180 Watt verbraucht. Ja, und da seht ihr der Wahnsinn, ja, was da los ist, wenn man zum falschen Zweck die Powermaschinen hat. Ja klar, wenn ich gamen will, wenn ich spielen will oder spielen wollte, wie gesagt, ich mach's jetzt mit der PlayStation, aber das die brauche ich auch richtig Saft, ne? Aber da ist es dann okay, klar, logisch, das ist eine Aufgabe, die muss halt gelöst werden, da braucht man Power, dann muss eben auch Power geliefert werden, ja, in Form von Strom, das ist ganz klar. Aber ansonsten, wenn alleine schon die Grafikkarte das Dreifache verbraucht, was ein normaler Laptop verbraucht, ja, damit dann seine Tabellenkalkulationen zu machen, ist absoluter Witz. Ja. Naja. Aber ihr wisst schon, was ich damit sagen will, und deswegen interessant. Jetzt bin ich sehr weit abgeschweift, ja. Aber ich denke, hier hat Android noch was zu bieten, ja, mit diesem Ablösen von weiteren Desktop-Marktanteilen, sage ich mal. Ja. Wie gesagt, auf dem Mobilbereich können sie nicht mehr viel. Kann man nicht mehr viel reißen mit Android, da ist eigentlich schon alles abgeschöpft. Also man will ja nicht die Konkurrenz komplett vernichten, das wäre äußerst übel. Also 100% Android wischt auch nicht. Ja, das wäre nicht so gut. Ja, jetzt gehe ich mal zu den News, da hat sich was Interessantes ergeben diese Woche. Einiges rund um den Google Assistant und um die Konkurrenz von Google Assistant. Oder zum Google Assistant. Aber ich bleibe mal zunächst bei der Google Lady, ja. Assistant Shopping List, die fliegt aus Keep raus. Ich habe die Nachricht schon bekommen bei mir. Also Keep, das ist Google Notizen, ja. War ich immer so ein bisschen skeptisch gegenüber gestanden. Dann kamen aber immer mehr Funktionen. Jetzt ist es so ein richtig geniales System, dieses Google Keep oder Google Notizen. Ja. Und der Assistant hat die ganze Zeit eine Shoppingliste angelegt auf Google Keep. Ja, das bedeutet, wenn ich also im Smartphone gesagt habe, ne, Buzzword, add soy milk to the shopping list, ja, dann hat er in der Google Assistant Shopping List, ja, auf Google Keep einen Eintrag gemacht. Ja, wunderbar. Das hat einen riesen Vorteil gehabt. Ich konnte per Widget das jederzeit auf dem Smartphone-Display sehen. Ja, konnte das auch mit einer Erinnerung versehen. Zeit und, ganz wichtig, ja, auch nach einem Ort. Ja, weil typisch, wo braucht man eine Shoppinglist? Genau, wenn man einkaufen geht. Ja, ich habe da so meine festen Geschäfte, ja, und wenn ich dort bin, dann Benachrichtigung, falls ich etwas Spezielles brauche, ja, dann sagt mir der Assistant bzw. der Reminder, bing, hier, ne, bist jetzt im Geschäft, das musst du holen. Wunderbar. Ansonsten, ne, schreibe ich das mal schön auf, gehe dann ins Geschäft, hol die Sachen, die ich dort zusammensuche, bezahl, geh raus und fahr weg und dann irgendwann, oh, da waren ja Sachen auf der Google Shopping List. Ja, ihr denkt, das ist nur reine Theorie? Das ist mir schon dutzende Male passiert, ja. Tja. Ah, gut. Auf jeden Fall, diese Liste wandert jetzt weg aus Google Keep, aus Google Notizen und geht in Google Home. In die Google Home App. Ich lasse mal so eine Pause, weil ich konnte es auch nicht so richtig verstehen. Also Moment mal. Google Home war Chromecast, ne? Chromecast App. Dann wurde das, glaube ich, zu Gcast? Nein, wie war das? Na, Cast oder nur Cast, glaube ich, genau, ja. Dann wurde daraus ja Home. Und jetzt geht die Shoppinglist zu Home, zu der ehemaligen Chromecast App, wo man auch immer noch seinen Chromecast steuern kann. Klar, ich meine, der Assistant geht ja auch auf Google Home, ja, also man kann den auch dort einrichten, ja, und bedienen und so weiter über Google Home. Von daher ist es zwar okay, dass es da reingeht, aber ich habe halt Angst, dass grundlegende Funktionen fehlen. Ich bezweifle sehr stark. Ich konnte es noch nicht nachprüfen, weil auch wenn es geheißen hat, ja, 10. April, ist bei mir bis jetzt noch nichts passiert. Das heißt, wenn ich immer noch, wenn ich was im Assistant einspreche, dann wird es auf die Google Keep Shopping List gesetzt. Eine Shopping List im oder eine Funktion für dieses im Google Home finde ich noch nicht. Möglicherweise gibt es auch wieder sowas wie wie vor kurzem passiert bei Maps. Möglicherweise wird umgestellt und ich habe die neue Version von Google Home noch nicht. Dann wäre es natürlich schlecht. Also es gibt relativ viel Chaos im Moment. Es gefällt mir überhaupt nicht. Warum solche Dienste dauernd hin und her geschoben werden, ist auch sehr, sehr fraglich. Ich fand eigentlich die der Platz bei Google Keep ganz gut. Wie gesagt, solche Funktionen wie Erinnern, wenn man an einem bestimmten Punkt ist, das glaube ich kaum, dass das mit Google Home geht. Ja? Wäre schön. Und das erwarte ich ehrlich gesagt auch, zumindest mittelfristig. Kurzzeitig kann ich vielleicht noch drauf verzichten, aber ich brauche diese Funktion, ich will diese Funktion eigentlich schon haben und das ist momentan die einzige Möglichkeit, mit dem Google Assistant die Shoppinglist zu benutzen. Ich kann bis jetzt keine separate Google Keep Liste auswählen. Ich kann nicht sagen Shopping List on Keep oder sowas, ja, das macht er nicht. Der Grund, warum das gemacht wurde, war angeblich, dass jetzt also umgestellt werden muss, damit das Google Home Gerät und der Assistant und so weiter also auf diese Shoppinglist zusammen zugreifen können. Und da frage ich mich schon, verabschieden die sich jetzt von dem Multi-User-Gedanken? Das würde mir nicht schmecken. Denn Shoppinglist hin oder her, ich hätte gerne Shoppinglist, die trotzdem, dass ich sie von Google Home und von Google Assistant auf dem Pixel nutzen kann, ja, dass die privat ist und nur auf meinen Account gemünzt ist. Das heißt, auf meine Stimme. Beim Google Assistant auf dem Smartphone kann man das ja so einstellen, dass der Assistant nur auf die eigene Stimme reagiert. Ja. Und bei Google Home ist man davon ausgegangen bei dem Gerät, dass es bald eine Möglichkeit gibt, dass verschiedene Leute eben sprechen und der erkennt die Stimme, wer welche Stimme hat und dann auf den entsprechenden Account zugreifen. Das wäre vernünftig. Aber wenn jetzt alle auf meine Liste zugreifen können, finde ich das jetzt nicht optimal. Ich meine, bei mir geht's, ja, aber stell dir mal vor, da wäre jetzt sowas, ne, wie ja, Päckchen Kondome nicht vergessen, ne? Ja, ja, und dann kommt irgendwie die Mitbewohnerin und dann sagt die, was denn auf der Shoppinglist, ne? Und dann sagt Google, ja, Kondome. Nein, danke, ja, kein. Wie gesagt, bei mir kann das nicht passieren, aber trotzdem, ja. Ich meine, es gibt ja Familien. Und die Kinder fragen dann, ja, was ist auf der Shoppinglist? Nein. Ja. Oder die Kinder setzen was auf die Shoppinglist dazu. Das würde ich machen wahrscheinlich, ja. Das würde ich machen. Ich würde gleich mal ein paar Sachen auf die Shoppinglist setzen, wo dann die Eltern vielleicht noch so, was brauchen wir das? Naja, okay, wenn es auf der Shoppinglist ist, zack, einkaufen. Ja, wo ist das? Schade, dass ich früher als Kind nicht einen Google Assistant gehabt habe. Das wäre ein Sammelsurium gewesen an Möglichkeiten, um meine Eltern so richtig ins Boxhorn zu jagen. Oh nein, das wär's. Ja, übrigens, möglicherweise arbeitet Google auch an einem neuen Google Home Gerät. Ich konnte es ja kaum glauben. Ich weigere mich bis jetzt immer noch, das zu glauben, ja, weil das normale Google Home ja noch nicht mal in in Europa, im richtigen Europa vorhanden ist. Ja. Und das soll jetzt ein neues Gerät geben mit Wi-Fi-Router integriert, also sowas wie das Google Wi-Fi und Google Home zusammen. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass das Google Home gar nicht in Europa rauskommt und nur das neue Gerät dann rauskommt. Ja. Das macht ja Google gerne, dass die dann erstmal, naja, Moment, also für den Markt, da warten wir jetzt mit der Einführung, bis wir das richtige Google Home haben, das neue, ja, und dann führen wir dort gleich das neue Google Home ein. Das wäre äußerst übel. Vor allem, weil ich den Wi-Fi-Router eigentlich nicht wirklich brauche, ehrlich gesagt gar nicht brauche. Ja. Das wäre nur eine Spielerei. Ja. Dass es nicht so ist oder dass es vielleicht ein separates Gerät ist, dass es nach wie vor das normale Google Home gibt, könnte ein Hinweis sein, dass der Preis viel teurer ist, $260. Also ich glaube nicht, dass das Gerät das andere komplett ablösen würde. Denn das wäre absoluter Selbstmord. Ja. $129 ist schon fast zu viel, ja, wenn man da Alexa und Co. sieht jetzt. Ne. Deswegen, da sollte man eher dran arbeiten, um unter die 99-Euro-Grenze zu kommen, ne, statt da jetzt noch ein teureres Gerät einzuführen. Weil ehrlich gesagt, wie gesagt, Wi-Fi-Router braucht eigentlich kaum jemand hier, dieses Google Mesh Network. Ich bin da nicht so begeistert jetzt. Ne? Google ist jetzt auch noch unter Beschuss, ja, von vielen Seiten. Also Google Home, ich warte. Ja. Nichts passiert, kommt einfach nicht raus. Ob ich grau importierte Geräte überhaupt vernünftig nutzen kann hier, weiß ich nicht. Will ich auch ehrlich gesagt so nicht unbedingt machen, weil erfahrungsgemäß das immer wieder Probleme gibt. Und also so mit Sachen, wo so tief integriert sind, ja. Wenn ich dann zum Beispiel, wenn irgendwann möglich ist, mit dem Teil was zu bestellen, dann möchte ich eben auch bei den europäischen Geschäften bestellen, nicht nur bei den amerikanischen Geschäften. Ne? Es ist auf jeden Fall sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen. Und dass es eine Verwendung, dass es Leute gibt, die interessiert sind, zeigt ja Amazon Echo. Der verbreitet sich rasend schnell, nicht nur in den USA, auch in Europa. Jetzt seit auch in Deutschland hier die Amazon-Werbung läuft, die ist übrigens recht gut. Ja. Und Google pennt und pennt und pennt und verliert den Markt. Ja. Und das Verrückte daran ist, Google scheint es nicht zu verstehen. Ja. Ich meine, die haben jetzt mal für das Google Pixel Werbung gemacht. Und man hat es ja gesehen, was ist passiert. Das Ding ist so stark gefragt, dass Google noch nicht mal annähernd die Bestellungen erfüllen kann. Und das Teil ist dauernd nicht lieferbar. Die Leute sind frustriert, weil es nicht lieferbar ist. Aber die Nachfrage ist riesig. Ohne die massive Werbung, was heißt massiv, also ohne die Werbung von Google, würde sich keine Sau dafür interessieren, außer vielleicht ein paar Technikfreaks. Das ist die Realität. Jetzt macht Amazon riesen Werbung und vor allem, sie können das ja auch schon in Europa anbieten. Klar, dass in Europa keine Werbung läuft für das Google Home, weil es nämlich in Europa noch nicht gibt. Also es ist nur noch schlimmer. Dann können sie es nochmal die Freaks kaufen, ja, wie ich beispielsweise. Ich pfeife auf die Werbung. Ich weiß genau, was ich will. Ich will das Google Home haben und zwar gestern. Ja. Und jetzt kommt noch ein anderer. Ja, und ich habe mich letzte Sendung schon abfällig darüber geäußert. Und heute sage ich es auch mal. Ja, der möchte gern Assistant, ja, von Samsung. Kannst nicht alles sagen, also weil das ist echt ein schäbischer Move, ja, sage ich mal, von Samsung. Aber naja, wie gesagt, die machen ja immer ihren eigenen Müll. Und so ordne ich das auch ein. Dann, ja. Aber Bixby wird ein möglicherweise ein bekannterer Assistant sein als Google Home, als der Google Assistant. Weil Samsung riesige Werbung machen wird. Samsung wird sehr viele S8 verkaufen. Und Samsung hat auch jetzt durchsickern lassen, dass es durchaus auf älteren Modellen möglich wäre. Nämlich mit allen Modellen, die Nougat haben drauf. Und da jetzt auch das S6 Edge, genau, ist glaube ich, was ist Edge? Ich glaube ja, S6 Plus. Hat jetzt auch Nougat bekommen, wird ausgeliefert und auch einige andere Geräte haben jetzt Nougat und dort, da drauf soll eben auch Bixby dann eben laufen. Ja, könnte zumindest. Anscheinend ist da noch keine endgültige Entscheidung gefallen, aber man hat es so eben durchsickern lassen und das heißt, es ist zu erwarten, weil damit dann eben Samsung sein Assistant noch weiter publik machen kann. Und nicht nur das. Im Gegensatz zu Google macht Samsung Werbung. Ich weiß, das hat alles seine zwei Seiten. Samsung macht riesigen Umsatz, aber nicht ganz so riesigen Gewinn. Und die zahlen und zahlen und zahlen für Werbung. Ja, und das geht natürlich alles ab vom möglichen Gewinn. Aber sie halten damit ihre Geräte konstant in den Köpfen der Menschen. Und von der Verbreitung her ist das ja das meist verbreitete Android-Gerät. Ja, und das eben nicht umsonst. Jetzt wurde bekannt, aber wie viel Samsung dafür zahlt. Das sind unglaubliche 10,2 Milliarden Dollar letztes Jahr für Werbung. Für Werbung. Ist das nicht irre? Aber seht ihr, so funktioniert das. Das funktioniert sogar so gut, dass selbst der S7-Skandal ja nicht zum Verhängnis wurde, sondern recht überschaubare Auswirkungen hatte. Ja, man kann mit Werbung viel machen, ja. Guckt euch mal an, jetzt laufen schon wieder Werbespots mit S8, ja, das ist der neue Scheiß, ja, fertig, ne. Wie viele Leute jetzt da ein S8 wollen, das sind Leute da dabei, die wissen noch nicht mal, dass das Android drauf ist, die sehen dann nur die S8-Werbung, die Samsung-Werbung an sich und sagen, ah, cool, cool, cool, ja. Es ist einfach ganz klar und ich glaube, da braucht man gar nicht lang drüber rumzureden. Jeder weiß das eigentlich. Mit Werbung fängt man eben Mäuse. Das ist der Grund, warum. Ich weiß, normalerweise ist es mit Speck fängt man Mäuse, aber mit Werbung fängt man jedenfalls menschliche Mäuschen. Oh Gott, das ist ja total falsch. Naja, egal. Ich gebe es auf. Es ist doch aber tatsächlich so, die Firmen würden nicht so viel Geld ausgeben, wenn das nichts bringen würde. Und ich kann euch sagen, ihr könnt aus einem Stück Mist, ja, könnt ihr einen Goldesel machen, ja, wenn ihr die richtige Werbung habt, gute Werbung. Und Samsung hat noch nicht mal gute Werbung. Ja. Also was die manchmal an Werbung raushauen, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ja. Dann denke ich als, oh Gott, ist das peinlich, peinlich nur. Ja, das ging mir oft schon so. Aber das spielt auch keine Rolle, denn lieber peinliche Werbung, ja, und man wird wahrgenommen, die Marke, das Produkt wird wahrgenommen, als wenn man gar keine Werbung hat, das Produkt wird gar nicht wahrgenommen, ja. Das ist verrückt, verrückt. Ja. Und jetzt frage ich mich natürlich, wo führt das hin? Bixby wird in vielen Millionen Händen sein von Menschen, die Samsung-Geräte kaufen. Und es ist durchaus vorstellbar, dass das der meistgenutzte Assistant wird auf dem gesamten Smartphone-Markt. Also durchaus, ja. Und wenn Google da nichts macht, dann wird es halt eben so sein. Ne? Nur was das eben zu bedeuten hat für die anderen Firmen, ist ganz klar, die werden um Unterstützung durch Bixby buhlen, aber nicht mehr nach Unterstützung von Google Assistant. Das heißt, die Firmen werden mit Samsung zusammenarbeiten, aber nicht mehr mit Google. Ja. Und da haben wir ja noch jemanden. Ja, genau. Ja. Amazon. So. Und jetzt haben wir Amazon, macht riesen Werbung, ist total bekannt, hat einen riesen Vorsprung zeitlich. Wahnsinn. Dann kommt Samsung, hat Bixby, macht erwartungsgemäß extrem viel Werbung, ja, wird ihn zig Millionen von Benutzern ihren Händen sein, ja. So, und jetzt bin ich hier als Entwickler und sag, okay, also wir haben Amazon und Samsung, ja, Wahnsinn, also die zwei brauche ich. So, und dann gibt's noch diesen Assistant von Google. Moment mal, wie viele Benutzer haben die dann möglicherweise? Naja, okay. Das eine kommt nur durch ein Update. Nö, brauchen wir nicht. Ja, so wird es sein. Ja. Die Firmen sind genau, sie sind auch nicht anders wie Google. Die werden für die meistgenutzten Systeme werden die nur Unterstützung anbieten. Ansonsten muss dann Google wieder zahlen dafür, dass die anderen Firmen Unterstützung machen, beziehungsweise andere Firmen sind teilweise auch dann nicht interessiert. Ja. Wie groß da schon abgehangen, Google schon abgehängt ist durch Amazon, sieht man ja schon, ja. Jeden Tag gibt's neue Firmen, wo Unterstützung bieten für Alexa, für das Amazon Echo, ja, System, und bei Google kann man die unterstützten Firmen noch mit zwei Händen abzählen. Das geht so nicht weiter. Gut, ich kann hier lamentieren, was ich will. Vielleicht ist ja Google auch gar nicht wirklich interessiert, den Assistant nach vorne zu bringen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Manchmal habe ich so das Gefühl, Google sagt, naja, hier habt ihr einen Assistant. So, hier habt ihr das und hier habt ihr das und ja, da. Jetzt habt ihr's. Fertig. Ja, keine Begeisterung, nix. Ne? Ja. Apple kommt mit jeder neuen Funktion, ja, dann, was weiß ich, die Taste hat eine andere Form, der Home-Button ist eine andere Form oder was weiß ich. Das ist, wow, revolutionary und wow, Wahnsinn und das ist dann super toll und es wird alles verändern, ja, und überhaupt, ne, und Wahnsinn und die Leute, oh ja, ja, ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn, ja, ja, das Geld rausholen, ja, und bezahlen alles, ja. Google kommt und macht eine saugeile, supergeniale, extra coole Funktion, Wahnsinn, ja, wo so viele Leute wahnsinnig cool dran gearbeitet haben und alles ist perfekt und dann sagen die so, ja, da ist es so, da, nimm, tschüss. Und die Leute so, ja, brauch ich nicht wirklich. Ja, man muss Leute auch begeistern, ja. Muss Leute auch begeistern. Selbst wenn es super gute Sachen sind, die Leute brauchen es erst dann, wenn sie denken, dass sie es brauchen. Ansonsten kann das Ding so geil sein, wie es will. Das braucht man nicht. Ich könnte hunderte von Beispielen bringen aus dem normalen Leben, wo das so ist. Ja. Naja. Gut. Android 7.1.2 habe ich bekommen. Mich hat's fast vom Stuhl gehauen. Das Ding ist ja riesig. Das letzte Update war, glaube ich, 53 Megabyte. Ist so, okay, gut, naja, kann man nicht erwarten, dass da viel anders ist, ja. Jetzt habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Guck ich, 376,9 Megabyte groß, das letzte Update von 7.1.1 auf 7.1.2. Irre. Also da hat sich unter der Haube einiges getan. Ja. Google sagt zwar offiziell oder spricht offiziell nur von verbesserter Fingerabdruck Swipe-Funktion hinten, ja, und das stimmt auch wirklich, es geht viel, viel besser von der Erkennung her. Ja. Dann die Bluetooth-Verbindung soll wesentlich besser sein, also verbessert worden sein, ja. Und es gibt jetzt sogenannte Battery Usage Alerts. Ja, dann so ein bisschen aus dem Text raus, ja, heißt es, dass auch noch was gefixt wurde, also was repariert wurde, ja, mit diesem mit diesem Ausschalteproblem beim Pixel, ja, Early Shutdown, das heißt, also wenn der Akku sich dem Ende nähert, bei einigen schon bei 30%, hat das Pixel schon ausgeschaltet, ne? Das ist nichts gut. Zum Glück scheint es nur wenige, ganz wenige Leute davon betroffen sein, ne? Und außerdem gab es ganz, ganz wenige Benutzer, die auch so einen pinken Rahmen oder ähnliches hatten an der Kamera. Ja? Also so auf dem Bild dann. Ne? Ein Fix, um dieses sogenannte Audio-Popping, ja, bei hohen Lautstärken zu verändern, also zu unterdrücken. Letzteres ist eigentlich bei mir schon gefixt worden, schon längere Zeit. Ich hatte das Problem bei einigen Apps, zum Beispiel auch bei Google bei Google Maps. Ja, das hatte ich erwähnt. Dann kam aber ein Fix mit dem Google Play Services, und dann war das weg. Ja, jetzt, ich habe es noch nicht probiert. Ich hoffe, dass es jetzt immer noch weg ist. Nicht, dass es bei mir jetzt dann wieder aufgetreten ist. Vielleicht war das einfach, dieser Google Play Services Fix war ein schneller Bugfix. Ja, war ich auch ganz froh drüber. Und jetzt wurde das also im System etwas tiefer verankert, kann ich mir vorstellen. Gut, aber unter der Haube muss da noch einiges passiert sein an Bugfixes, Security, Updates und so weiter. Vielleicht bereitet man ja auch schon einige Sachen vor. Genaueres habe ich jetzt noch nicht darüber finden können. Aber es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, dann wird das komplett auseinandergenommen. Dann wissen wir auch, was da los ist. Aber allein schon die Größe deutet darauf hin, dass da einiges geändert wird, dass da einiges gefixt wurde und dass da einiges auch möglicherweise hinzugekommen ist. Leeco, die Firma, die dieses alternative Smartphone hatte oder hat, ja, mit beachtlichen technischen Daten zu einem beachtlich niedrigen Preis, hat jetzt allerdings Probleme. Ja, man sieht, wie schwierig die Lage für die Firmen im Smartphone-Business ist. Das weiß man allerdings nicht erst seit heute. Jetzt konnte Leeco die Mitarbeiter in den USA, die Angestellten, nicht mehr bezahlen im März. So, gehen im März ohne Geld aus erstmal. Unglaublich. Also wenn ich mir das vorstelle, das wäre schon eine ziemlich heftige Sache. Ja. Also das zeigt ganz klar, dass Leeco massive Probleme hat in Nordamerika. Wie sich das dann weiter auswirkt, kann ich noch nicht sagen. Man wird jetzt neues Kapital beschaffen von einem chinesischen Investor. Und dann geht's erstmal weiter. Ja. Aber das ist schon ziemlich bedenklich, ne? Dass es bei Leeco jetzt so weit schon gekommen ist. Es hat sich alles ja ohne große Info nach außen so aufgebaut und jetzt auf einmal das. Schon ein kleiner Schock, würde ich mal sagen, für vielleicht für einige Firmenzulieferer oder ähnliches. Also, Nichtsdestotrotz, die Leeco-Geräte haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis, ja, aber wie gesagt, es ist halt schwierig, hier in dem Markt Fuß zu fassen, ja, wenn die anderen 10,2 Milliarden Dollar ausgeben für Werbung, ja, dann ja, fragt mal jemand, was Leeco ist. Die so, was, Lego? Ja, kenne ich. Das Honor 8 Pro ist jetzt erschienen, ja, und Power, sage ich mal, für 400 €. Das ist gar nicht so schlecht, meiner Meinung nach, für dieses Geld, was das Teil zu bieten hat. Also insgesamt, na klar, kann man auch wieder, oder fällt es bei mir auch wieder und der den Punkt fast perfekt, aber eben nicht perfekt, ja. Ist auch schwierig. Aber es gibt nichts dran auszusetzen, ja. Android 7.0 erstmal. Okay, doch. Es müsste Android 7.1 mindestens sein. Aber okay, ja, gut. Hat auch dieses EMUI 5.1. Damit muss man sich wohl abfinden. Ja. Eine Kirin 960 CPU direkt von Huawei übrigens hergestellt. Auch die hat gute Leistungen. Ja, muss man ganz klar sagen. Also durchaus konkurrenzfähig. Ja. RAM 6 GB. Daumen nach oben, das ist gut. Ein Quad HD IPS LCD Display mit 2560x1440 Bildpunkte und 64 GB Storage on board. Micro SD Karte ist möglich. Allerdings wird dadurch ein SIM Slot verbraucht sozusagen. Also man kann da keine SIM Karte mehr einsetzen. Aber keine Angst, es hat natürlich eine Dual-SIM. Also wenn ihr keine Dual-SIM-Funktion braucht, könnt ihr stattdessen eine Micro-SD-Karte benutzen, ja, und da dann das mit euren für eure Daten nehmen oder so. Kamera sind 2x12 Megapixel-Kamera, also so eine Dual-Kamera hinten, ja, und 8 Megapixel Front-Facing-Kamera, 4000 mAh Akku, das ist doch ganz gut, ja. USB Type-C Anschluss kann übrigens mit 9 Volt 2 Ampere schnell geladen werden. Ihr habt richtig gehört, 9 Volt. Und 184 Gramm, okay, ist jetzt nicht das Leichtgewicht schlechthin, aber es ist doch schon beeindruckend, sage ich mal, von den technischen Daten her. Und noch beeindruckender ist dann eben der Preis für 400 Euro, was man davon bekommt, dafür bekommt. Nicht schlecht. Und ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert. Ja, ich denke, der einzige wirkliche Knackpunkt wird diese EMUI sein. Die liebt man oder hasst man eben, ne? Für mich sieht das so immer so ein bisschen so iPhone-mäßig aus und das gefällt mir jetzt gar nicht. Ja. Aber ja gut, da gehen natürlich die Geschmäcker auseinander, ist klar. Ansonsten, die Kameras sind ganz gut. Ich habe hier bei dem Link, ich lasse den Link mal drin, da gibt es auch noch einen weiteren Test unter den technischen Daten. Ich glaube, da kann man zufrieden damit sein. Nicht nur mit dem Preis, sondern allgemein. Und ja, von der Verarbeitung her hat man bisher von den Honor-Geräten eigentlich auch nicht so viel Negatives gehört. Wann das jetzt rauskommt in Europa, ob das rauskommt, beziehungsweise angekündigt für UK ist es schon, deswegen gehe ich mal davon aus, dass es auch in Europa rauskommt. Im echten Europa. Und ja, dann würde ich mal sagen, okay. In den USA ist es noch nicht geplant. Boah, unglaublich. Es kommt mal was in Europa raus und nicht in den USA. Darf nicht wahr sein. Ne? Naja. Noch was anderes ist auf der Bildfläche erschienen, das Xiaomi Mi Pad 3. Jetzt habe ich hier einen falschen Link. Eieiei. Shit. So, das haben wir hier. Genau, das Xiaomi Mi Pad 3 wird als Nachfolger vom iPad 2 eben natürlich klar mit besserer Hardware ausgeliefert, ja. Außen hat sich nicht viel geändert, 7,9 Zoll Display, 2048x1536 Bildpunkte, Bildschirm. Der RAM-Speicher macht es allerdings jetzt endlich mal vernünftig nutzbar. Nämlich doppelte Hauptspeicher, 4 GB jetzt. Ihr habt richtig gehört, das heißt, das Mi Pad 2 hat 2 GB gehabt. Deswegen habe ich auch nicht groß drüber berichtet, glaube ich. Ich habe es nur mal erwähnt. Storage 64 GB. Ja, kurioserweise ist das für ein Tablet gar nicht schlecht, weil kurioserweise eben die Smartphones bessere technische Daten haben als die Tablets. Ist mir unbegreiflich, habe ich schon mal gesagt, verstehe ich nicht, werde ich auch nie verstehen. Ja. 6600 Milliampere Akku eingebaut, ja. Soll für 12 Stunden Multimedia Konsum reichen. Ja. Also, ja, ihr wisst ja, wie diese Sachen sind, halt Theoriewerte, ne? 13-Megapixel-Kamera ist auch für ein Tablet beachtlich hinten. Das ist gut, sehr gut. Somit kann man das Teil auch wirklich mal nutzen, für einen Schnappschuss zu machen. Der Preis von $218 ist natürlich phänomenal. Leider ist es momentan so, dass es wohl außerhalb von China im Moment noch nicht erhältlich ist. Es gab auch keine weitere Aussage dazu, ob das jemals außerhalb Chinas erhältlich ist. Wenn ja, kann man sicherlich dann auch mit 299 Euro rechnen. Ne? Aber ja, zumindest mal könnte man noch kurz überlegen. Ne? Wenn das nämlich rauskommt, wäre es eine echte Alternative zu manch anderem größeren Mitbewerber, die jede Menge Kohle ausgeben für Werbung. Tja, übrigens jede Menge Kohle und Honor 8, ein paar super Schnäppchen und ja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ach, wisst ihr, das ist doch alles Pipifax, das ist doch alles Kokolores. Ja. Wer was auf sich hält, hat ein Vertu-Telefon. Ja, das ist doch wohl klar, Vertu Constellation. Minimal, ja. Dazu, das ist das perfekte Auto, Entschuldigung, das ist so perfekt, das Smartphone für den Tesla, ja. Logisch, ja. Und also wenn man das so aus dem Jackett zieht, ne, da weiß man dann gleich, ne, oh yeah, der ist im Millionär, im Milliardärsclub, wow, cool, ne? Das Teil kostet sage und schreibe $6,000, ne, mal eben so, ne, $6,000, und ist technisch gesehen, naja, durchschnittlich. Aber darauf kommt es ja nicht an. Das kommt ja nicht darauf an. Ja, wenn man so ein Telefon rauszieht, ja, dann wird man nicht gefragt, ja, ob man oder was für technische Daten das hat, ja, sondern wenn man das in den richtigen Kreisen herauszieht, dann wird man nur noch gefragt, wie die Zimmernummer ist von den Mädels, ne? Ja, oder so. Ist es ganz klar. Ich meine, muss ich erst noch rumsprechen, ne? Aber ja, da das jetzt so auch lanciert wird, ja, als das Gerät für die High Society, ja, für die Millionäre, ja, wird es dann auch wohl nicht mehr lang dauern. Dafür kriegt man ein veraltetes Betriebssystem, nämlich Android 6.0.1, ja, ein 5,5 Zoll AMOLED-Display, immerhin mit 140 Karat Saphir-Glas-Beschichtung. Ja. Einen Prozessor von vorgestern, Qualcomm Snapdragon 820, dazu 4 GB RAM, immerhin 128 GB Storage, man muss ja auch die Selfies und so weiter, ne, speichern können im Smartphone, und ja, man soll sie ja nicht in die Cloud machen, so als Promi, ja, schon tauchen die auf einmal irgendwo auf, ne? Ihr wisst es ja, und ja, Dual SIM. Auch das ist natürlich wichtig, ne, dass man hier seine Karte geschäftlich und privat da reinsetzen kann, natürlich. Ja, gehört es so. Kann man dann gleich sehen, wer wo anruft. Hm. Und 12 Megapixel durchschnittliche Kamera hinten und 4 Megapixel Kamera vorne. Da haben sie ein bisschen gepusht. Ja, also ich meine, 4 Megapixel für Selfie-Kamera könnte schon ein bisschen mehr sein. Ne? 3220 mAh Akku fest eingebaut. USB-C natürlich. Das ist ja der neueste Scheiß. Sowieso, das muss sein. Ja? 241 Gramm schwer. Und das kann man wirklich sagen, schwer. Aber auch das ist ja sowas. Ne? Also in diesen Kreisen ist was nicht schwer ist, ja, kann auch nichts taugen. Also, erkennt die Szene aus Jurassic Park, ja, wo der Kleine das Teil da aufzieht, dieses Nachtsichtgerät, ne, und der Anwalt, der Blutsaugende, ja, er fragt, ist das Ding schwer? Und er so, ja, dann ist es teuer, leg's wieder zurück. So, ne, so muss das sein. Das Vertu, das ist schwer und teuer, ne, also, muss schon passen, ja. Also Leute, ich hoffe, ihr merkt den Sarkasmus die ganze Zeit, aber ich bin schon, also da kratze ich mich schon manchmal am Kopf, ja, so was da so alles abgeht. Aber das ist so wirklich typisch, ne? Gut, ich meine, das muss es auch geben, dann sollen die damit zufrieden werden. Das Vertu Constellation würde ich technisch gesehen eher als Midrange einstufen. Ja, der Preis ist jenseits von Gut und Böse. Also ich bin einigermaßen, ja, entsetzt. Und also optisch passt jedenfalls nicht zum Tesla, ja, und das Teil hat auch eine Lederhülle hinten, das geht schon mal gar nicht, also Leder ist mega out, ja, das geht gar nicht, ja, und naja, aber wie gesagt, für die Milliardäre ist das ja auch das Mindeste, ne, dass da Leder am Telefon ist, ne? Das ist ja, tote Tiere müssen da schon dran sein, sonst könnte man ja vielleicht noch als Öko oder sowas gebrandmarkt werden, ne? Oder nein, nicht Öko, sondern so als Tierschützer. Das geht ja gar nicht, ja, also stell dir mal vor, da sitzt so eine Tusse vor euch, ja, die einen Pelzmantel anhat, der mehr kostet als normal Durchschnittsbürger im ganzen Jahr verdient, und dann kann ja nicht sein, dass man dann den Anschein erweckt, man wäre ein Türschützer, ne? Sonst wird das dann nichts mit dem Zimmerschlüssel und so. Oh Mann, ich würde gern mal in so eine Gesellschaft gehen und die mal so richtig verarschen nach Strich und Faden. Ich kann sowas gut, ja. Ich kann sowas gut. Ja. Ich habe mich sogar schon mal durchgerungen, mir einen Anzug anzuziehen, ja. Und mich dann so zu tarnen bei einer Konferenz, ja. Das hat echt geklappt. Ich bin da total nett aufgefallen, ja. Die haben mir das voll abgenommen, ja. Richtig, richtig cool, ja. Oh Mann. Ihr müsst es echt mal sehen, wenn ich mit meinem Prius an so einem Hipster-Hotel als vorbeikomme und dort das Auto einparken lasse. Ja. Das ist echt so genial, wie dann die Mädels von der Rezeption, ja, so cool und ja, natürlich, man muss ja auf die Umwelt achten und bla und ja, Wahnsinn und cool. Leute. Dann müsste man wirklich, nee, ich sag's jetzt nicht, aber es ist schon wirklich heftig. Naja, okay. Gut. Also ich habe heute irgendwie einen Clown gefrühstückt, glaube ich, aber es muss schon mal gesagt werden. Die Alternative zu Say It, ja, um jetzt zu der Community Mitteilung zu kommen, die Alternative zu Say It hatte ich selbst mal vorgestellt. Unglaublich, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ja, der Alexander schreibt, ich glaube, du hast mal vor einigen Jahren die App AdVoice Loudreader vorgestellt, die ich seitdem nutze. Die kann alles, was Say It kann, aber zusätzlich Playlisten verwalten. Also kann man sich seine Artikel zusammensuchen und dann später alle der Reihe nach anhören. Ich habe dann natürlich gesagt, das muss ich natürlich erwähnen, klar, habe auch einen Link in den Kommentaren zu der Folge auf YouTube gepostet. Und musste natürlich noch gucken, ob die verschiedene Sprachen unterstützt, ja. Auch da hat der Alexander dann drauf geantwortet, The Netcast. Sie erkennt automatische Sprache, aber auch nur eine Sprache pro Artikel. Es wird dann alles in dieser Sprache vorgelesen. Das klingt teilweise komisch, wenn der Artikel mehrsprachig ist. Ja, das ist auch bei Say It so, ja. Ich glaube, da wird auch, da müsste grundsätzlich ein anderes Verfahren angewendet werden, weil der Text wird ja dann komplett übergeben, quasi an einen Puffer, und das müsste dann alles im Vorfeld schon geprüft werden und dann verschiedene Puffer an verschiedene verschiedene Voices rausgegeben werden. Das ist sicherlich wäre das machbar, aber das ist sehr viel Aufwand, deswegen beschränkt sich das meiste darauf. Reicht mir auch schon mal. Das ist wenigstens okay. Ich habe mich ja schon dran gewöhnt, ne, wie so Straßennamen ausgesprochen werden, ja, oder Ortsnamen in Englisch, ja, wenn ich mit Google Maps mich navigieren lasse, weil ich ja das Smartphone auf Englisch stehen habe. Und das ist dann auch schöne Erheiterung manchmal, wie sich das dann anhört. Ich muss immer wieder lachen. Ne? Ja. so, was haben wir noch? Also auf jeden Fall danke, Alexander, für den Hinweis. Ja, ich habe mir das auch nochmal angeguckt und es ist in der Tat sehr viel umfangreicher als Say It. Ja, und das mit den Playlisten ist absolut genial. Ja, Say It ist sehr viel simpler. Ja, entsprechend leichter auch zu bedienen natürlich, also dieses System, das einfach zu sharen an Sade, finde ich schon ganz gut, ja. Aber man hat halt wenig Möglichkeiten. Von daher, wenn man das wirklich häufig nutzt, diese Funktion, denke ich, dass man tatsächlich bei AdVoice Loudreader besser aufgehoben ist, ja, und sich da vielleicht dann ja mal ein bisschen einarbeiten muss. Am Anfang kommt einem das ein bisschen verwirrend vor, aber das hat schon deutlich mehr und man kann sich tatsächlich alle Artikel zusammensuchen, dann eben später anhören, was ja, im Prinzip kann man sich da seine eigene News-Sendung dann zusammenklicken. Ja? Nicht schlecht, ganz, ganz cool. Hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Wer jetzt halt nur schnell mal hin und wieder einen Artikel vorgelesen haben möchte, hat man mit Sade eben weniger Stress. Aber auf jeden Fall AdVoice Loudreader und doch klar technisch im Vorteil. Essential Phone. Haha. Genau, da war nämlich auch was. Der Falk hat geschrieben, wenn mit dem Essential, also das Gerät, was, Anmerkung von mir, was von Andy Rubin, dem Android-Erfinder, jetzt auf den Weg gebracht werden soll. Ja, demnächst soll es soweit sein. Man erwartet irgendwas drüber bei der Google I.O. diesen Jahres im Mai. Er schreibt, ich glaube, wenn mit dem Essential ein Gerät kommt, das ohne große Latenz und über Jahre Updates liefert, wäre das revolutionär genug in der Android-Welt. Das wäre wichtiger als irgendwelche Spielereien. Nokia fängt ja jetzt an, genau das zu versprechen und bewirbt ein Recht auf Updates. Ich hoffe, dass dieses leidige Thema durch neue OEMs endlich mal ernsthaft auf die Agenda kommt. OnePlus zeigt, es geht. Ja, Falk, es ist so eine Sache, also OnePlus zeigt, wie es minimal geht. Also das ist nicht so schnell, finde ich, wie es eigentlich sein sollte. Das ist schon, so kann man das nur akzeptieren, wie OnePlus das macht, ja. Aber optimal ist anders. Ja? Es ist auch so, dass es eigentlich meiner Meinung nach nie die Frage war, ob die OEMs das machen, sondern ob die Kunden das wollen. Wir hier, wo uns Sendungen über Android im Internet anhören, ja, sind da ein bisschen vorbelastet. Natürlich, wir wollen die Updates immer sofort haben, aber ich kann euch versichern, dass es außerhalb der Android-Szene teilweise ganz anders ist. Da wollen die Leute gar keine Updates haben. Die sind echt immer angepisst, wenn es heißt, auf dem Gerät ist ein Update. Weil sie dann wissen, dass sie vielleicht wieder das berücksichtigen müssen und das ist vielleicht ein bisschen anders und ja, das geht vielleicht oder das klappt vielleicht nicht mehr so, wie es vorher geklappt hat, auch wenn vorher total schlecht war, aber schlecht vorher ist immer noch besser als super neu, ja, super und neu. So ist es leider. Und die Argumentation mit den Updates, das würde ich mir wirklich wünschen. Ich würde mir es wirklich wünschen, dass alle Leute so denken würden, wie wir, dass wir unbedingt die Updates schnell brauchen und auch schnell wollen, ja, aber ich sage euch, das Gegenteil ist der Fall, ja, entweder kümmert man sich überhaupt nicht um die Updates oder es ist einem sogar noch ein Dorn im Auge. Das ist meine Erfahrung, was bei normalen Menschen Updates eben hervorrufen. Nur wenn mal was passiert, wenn mal was bekannt wird, wenn zum Beispiel ein Sicherheitsproblem oder sowas auftaucht. Und dann auch nur einige, die sich dann überhaupt darum kümmern, ja, wenn sie in der Tagesschau mal wieder gehört haben, oh, da ist bald was fällig und oh je, da müssen wir mal gucken, gibt's da schon ein Sicherheitsupdate, ja? Die Tagesschau hat gesagt, da müssen wir mal nach einem Update gucken. Ne? Ehrlich, Leute, und das war's dann. Ja? Ich würde nämlich sagen, die Nutzer müssen mal erst anfangen oder die Nutzer, die eben halt, da mache ich mal keine Illusionen, die Hardcore-Nutzer sind, die müssen ein bisschen lauter werden bei Updates. Ja? Aber auch da ist ja diese gespaltene Community auch zu sehen. Die einen, die wollen am liebsten gar keine Updates haben, weil dann eventuell vielleicht beim Routen Probleme gibt. Das gab es ja auch immer wieder. Ja, es kam ein Update und dann gab es wieder Probleme mit dem Routen und so weiter. Zum Beispiel, nur ein Beispiel zu nennen, bei den Smart TVs ist es auch so, da gibt's ein bekanntes Smart TV Forum für Samsung Geräte, da steht als oberste Regel ganz oben gepinnt, riesengroß, ja, Regel Nummer 1, niemals updaten, Punkt. Ja, niemals updaten, weil dann eben zum Beispiel Funktionen, die im Forum irgendwie durch Tricks, ja, freigegeben werden, dann wieder weg sind. Ja, die werden dann gefixt von Samsung und dann funktionieren die nicht mehr. Deswegen sollen wir das nicht machen. Und ich glaube, es muss einfach ein größeres, stärkeres Bewusstsein bei den Benutzern geben und die Hardcore-Benutzer müssen auch lauter werden, müssen sich zusammenraffen und endlich mal die Updates als das sehen, was sie sind. Positiv und gut. Ja, wichtig. Wünschenswert. Ja. Und auch das dann weitergeben an die normalen Leuten, ja, die dann auch bei den Herstellern Druck machen können. Und ich sage euch eins, Samsung hat keinen Druck von den Kunden bekommen, groß, von den Millionen von normalen Benutzern, Mehrheit der normalen Benutzern, ja, jetzt das Update zu machen, ja. Die können sich da ganz einfach Zeit lassen und also in meinem Bekanntenkreis von den Normalos, sage ich mal, ja, gibt's niemand, der irgendwie jetzt sagt, sein Handy schon ein paar Jahre hat und dann sagt, ja, aber jetzt könnte es ja mal wieder ein neues Update geben, ja, ein neues Betriebssystem. Ich hätte gerne jetzt auch Android Nougat oder so. Nicht einer. Das interessiert die alle nicht. Ja. Ja, so ist das nun mal. Was soll man machen? Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn die Update-Politik halten wird. Aber ob das als revolutionär dann reicht, ich bin da noch nicht ganz sicher. Du sagst ja selbst, Nokia macht es jetzt auch oder propagiert das sogar auch. Ich denke mal, es ist zwar gut, aber gibt's ja auch schon Nexus-Geräte, Pixel-Geräte und so weiter. Jetzt, wie gesagt, dann hoffentlich dann auch bald Nokia, die das machen. Also revolutionär ist das nicht mehr. Es müsste dann schon was sein, was eben sonst noch nicht gibt oder kaum gibt. Ja, Tizen. Ja, da hat der Robert geschrieben, falls ihr schwer überlegt, ein Smartphone mit TizenOS zu holen, hat einen Link da gepostet. Also ich gebe mal ganz kurz zusammengefasst wieder, was hier über Tizen steht. Es ist eine Katastrophe. Ja, also um das kurz zusammenzufassen, ist eine Katastrophe. Die Überschrift ist, könnte der schlechteste Code sein, den ich je gesehen habe. Ein Sicherheitsforscher kritisiert. Jetzt bin ich natürlich bei Sicherheitsforschern immer sehr skeptisch, aber ja, Tizen ist etwas, was halt zusammengenudelt ist, ja, als Konkurrenz zu Android. Und dass das trotz dieser Marktmacht von Samsung nicht geklappt hat, sich auf breiterer Basis durchzusetzen, außer bei den Smartwatches, zeigt eigentlich ganz klar, dass Samsung selbst Bedenken schon hat. Ja, sonst würden die sagen, so, hier ist das Samsung S8, Das ist jetzt mit Tizen, ja, ist aber Android kompatibel für die Apps und fertig. So ist es, ja, und das wär's dann. Die könnten es durchaus machen. Ja. Aber ich glaube, die trauen sich das selbst nicht zu, dass das dass es so ist. Dass es gut genug ist, einfach. Also daher wundert es mich jetzt nicht. Aber trotzdem sehr interessanter Artikel. Auf jeden Fall wert mal durchzustöbern. Musste schon ein paar Mal schmunzeln. Ja, dann schreibt der Andreas, hey, vielleicht interessant für deine Hörer, auf der Suche nach einem Nougat-Phone mit USB-C und Dual-SIM mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich bei Moto Z Play fündig geworden. Ja. Dann der Akku ist der Hammer, ja, und dann die Frage mich, wie lange hält der vom Pixel? Ja. Ja, also es ist so, um erstmal die letzte Frage zu beantworten, wie lange hält der vom Pixel? Also ich komme normal locker so über einen Tag, ja, ohne zu laden, trotzdem, dass ich das alle paar Minuten, ne, irgendwie benutze. Ja. Ich hatte mal zum Test, also die Benutzung deutlich eingeschränkt, so wie ich denke, dass ein Normalo das nutzen würde, ja. Schon was gemacht und immer bei allen Zeigen, die ich nenne, ist bei mir das Grundfunktion GPS, Wi-Fi, Bluetooth und auch natürlich der Handyempfang, meistens 3G, ja, immer angeschaltet. Immer. Ich halte nichts davon und es gibt auch gute Gründe, warum man Wi-Fi zum Beispiel immer angeschaltet lassen sollte, ja, zusammen mit dem GPS, wenn man ein ernsthafter, schneller Ortung interessiert ist, ja, beziehungsweise dann auch die Dienste vernünftig nutzen will, wie Google Maps und so weiter, muss das angeschaltet sein. Und dann komme ich also deutlich über 40 Stunden mit dem Akku hin. Ja, also ich finde, der Akku vom Pixel ist ganz gut. Hat allerdings auch das Pixel XL, der ja einen etwas stärkeren Akku hat. So, gut, Moto Z Play ist das auf jeden Fall eine Alternative im Midrange-Bereich, ja. Man darf aber, um das gleich vorweg zu sagen, keine High-End-Sachen erwarten, ja, das ist klar. Ist ja auch schon wieder ein paar Takte alt, ja, dieses Moto Z Play. Aber auf jeden Fall ist eine Alternative, wenn man ein gutes oder ein günstiges Handy sucht. Ja, USB-C ist sicherlich positiv hervorzuheben in dieser Preisklasse und Dual-SIM sowieso. Ja, also schlecht ist es nicht und natürlich gebe ich das gerne hier weiter, deine Empfehlung für das Moto Z Play. Jo, dann kommen wir zur App der Woche. Bevor wir zum Schluss kommen, App der Woche. Ihr werdet es kaum glauben, dass ich so schon mal so eine App mal, ich kann es ja selbst kaum glauben, ne? als App der Woche nehmen. Ich traue mich kaum zu sagen. Ne? Big Fish Casino. Ja, genau, so eine Slot-App. Ja, so einen einarmigen Banditenkram. Ne? Weil, Begründung ganz schnell hinterher, bevor ihr jetzt abschaltet. Das gibt's auch nicht. Begründung hinterher. Das Ding hat eben nicht nur diese einarmigen Banditen, sondern bietet unter anderem auch noch Blackjack, Texas Hold'em Poker, noch eine andere Poker-Version, die mir überhaupt nicht gefällt, aber trotzdem, ja. Roulette, ja, und Pferdewetten. Ja. Mir kommt so vor, als ob das auch noch ausgebaut wird. Ja. Aber allein schon, also die Pferdewetten sind genial. Ja. Richtig der Hammer. Das gefällt mir so gut. Als ich das gesehen habe, war mir klar, das musste App der Woche werden. Ja. Das macht Spaß. Dann eben, dass man so viele verschiedene Möglichkeiten hat, für diese Glücksspiele zu machen. Blackjack und Roulette. Roulette ist ja auch mal was anderes, ja, bei so einer App. Poker-Apps gibt's in Massen, diese einarmigen Banditen, diese Slots-Apps gibt's unendlich viele, meistens sehr fragwürdig, ja. Aber Roulette und Pferdewetten, also das ist der absolute Hammer. Also nicht falsch verstehen, das ist alles nur virtuell. Ja, also ihr könnt kein Geld gewinnen. Aber ihr könnt sehr wohl Geld ausgeben, und zwar echtes Geld. Ja. Muss man nicht, man kriegt genug Chips zum Spielen, ja, und man kriegt auch in zeitlichen Abständen immer wieder neu dazu. Also man kommt durchaus über die Runden, ja. Nur ganz klar, das ganze Spiel ist natürlich ausgelegt darauf, dass ihr In-App-Käufe tätigt. Also aufpassen natürlich. Ja. Ihr könnt riesige Mengen an Chips kaufen, um eben die einzusetzen. Da könnt ihr bis zu 269 Euro loswerden auf einen Schlag. Also passt auf. Ja. Aber ich finde es wirklich gut gemacht. Ja, die Werbung nervt auch nicht so extrem wie bei vielen anderen. Ja, so ein bisschen schon, aber nicht ganz so extrem. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was manche diese Art von Apps hier an Werbung reindonnern und machen. Das ist schon ziemlich heftig. Außerdem diese Multiplayer-Funktionen, nicht nur bei den Slot-Automaten, das ist tatsächlich so, ja, dann könnt ihr eine Runde schmeißen, wenn ihr gewonnen habt und so weiter, ganz cool, sondern gerade beim Poker ist natürlich das Multiplayer das Nonplusultra. Da spielt ihr halt gegen echte Menschen, ja, und da könnt ihr sofort sehen, wenn da einer so ein Plaffheini ist, ja, ganz lustig, und ja, könnt ihr richtig spielen, ja, das Roulette ist auch, ihr habt sehr viele Einsatzmöglichkeiten und hält sich also zwar an die normalen Roulette-Regeln, ist aber so stark vereinfacht, dass man das normal spielen kann, ohne jetzt riesen Regelwerk zu studieren. Ich finde es, wie gesagt, ganz lustig, macht Spaß, ja. Und man kann es definitiv auch spielen, ohne auch nur einen Cent echtes Geld auszugeben. Ja. Die Bewertungen sind auch entsprechend gut. Zwar sehe ich jetzt hier, die letzten Bewertungen sind gar nicht so gut, aber 4,3. Ja, immerhin 209.000 Menschen haben 5-Sterne-Bewertung gegeben. Ja, das ist schon mal was. Und deswegen auch eben auch die gute Bewertung 4,3. Ich finde, das ist sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Ja. Wie halt eben so solche Glücksspiele sind, außer jetzt mal im Poker und Blackjack, finde ich, da muss man natürlich einen Draht dazu haben, ja, und man muss natürlich aufpassen, dass man nicht wirklich hier so viel Geld ausgibt, meiner Meinung nach. Wie gesagt, gewinnen kann man nichts, kein echtes Geld, man kann nur Chips gewinnen, die man selbst wieder einsetzen kann. Ja, also das ist klar und das ist auch der Grund, warum die App überhaupt legal ist. Aber ich denke, dass es halt doch recht viel Spaß macht. Mir macht es jedenfalls sehr viel Spaß, deswegen habe ich beschlossen, App der Woche muss mal sein. Big Fish Casino, so ein bisschen, ja, Glücksspiel etwas anderen Art, mit mehr Möglichkeiten und Optionen. Jo, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. The Netcasts bei YouTube, das ist der Channel. Und dort könnt ihr in der Community oder zu dem entsprechenden Beitrag eure Kommentare abgeben. Dort findet ihr natürlich dann auch die Uncast-Playlist. Wie immer, Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcasts.com. uncast.thenetcasts.com, bitte mal die Mehrzahl denken, thenetcasts.com. Sonst mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders. Ja, und damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. through the world.